Das Wort, welches an Jeremia in Betreff aller der Judäer erging, die in Ägypten wohnen, die in Migdol, Tachpanes, Nuf und im Lande Patrus wohnen, also lautend, so spricht Jahwe der Herrscher, der Gott Israels, ihr habt all das Unheil gesehen, das ich über Jerusalem und über alle Städte Judas gebracht habe, die sind nun heute eine Wüstenei und entvölkert. Wegen der Bosheit, die sie verübt haben, mich zum Zorne zu reizen, indem sie hingingen, um anderen Göttern zu räuchern, die sie nicht kannten. Wohl sandte ich unermüdlich immer wieder alle meine Knechte, die Propheten, zu euch, euch zu sagen, tut doch diese greulichen Dinge, die ich hasse, nicht. Aber sie hörten nicht, noch neigten sie ihr Ohr, dass sie sich von ihrer Bosheit bekehrt hätten, so dass sie anderen Göttern nicht mehr räucherten. Und so ergoss sich mein Grimm und mein Zorn und loderte auf in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, so dass sie zur Wüstenei, zur Einöde wurden, wie es heute der Fall ist. Und nun, so spricht Jahwe, der Gott der Heerscharen, der Gott Israels, warum wollt ihr denn euch selbst großes Unheil bereiten, indem ihr euch Mann und Weib, Knabe und Säugling aus dem Bereiche Judas ausrottet, so dass ihr keinen Rest von euch übrig lasst, indem ihr mich durch die Machwerke eurer Hände zum Zorne reizt, indem ihr anderen Göttern räuchert in Ägypten, wohin ihr euch begeben wollt, um dort als Fremdlinge zu weilen, auf dass ihr ausgerottet und zu einem Gegenstande des Fluchs und der Beschimpfung unter allen Völkern der Erde werdet? Habt ihr etwa die Übeltaten eurer Väter und die Übeltaten der Könige Judas und die Übeltaten eurer Oberen und eure eigenen Übeltaten und die Übeltaten eurer Weiber, die sie im Lande Juda und auf den Gassen Jerusalems verübt haben, vergessen? Bis auf den heutigen Tag wurden sie nicht zerknirscht, noch fürchten sie sich, noch wandelten sie nach meinem Gesetz und nach meinen Satzungen, die ich euch und euren Vätern vorgelegt habe. Darum, so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, nun richte ich mein Antlitz auf euch zum Unheil, und zwar um ganz Juda auszurotten. Ich will die von Juda übrig gebliebenen, die ihre Absicht darauf gerichtet haben, nach Ägypten zu ziehen, um dort als Fremdlinge zu weilen, hinwegraffen, allesamt sollen sie aufgerieben werden, sollen sie in Ägypten fallen, durch das Schwert, durch den Hunger sollen sie aufgerieben werden, klein und groß, durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen. Und so sollen sie zu einem Gegenstande der Verwünschung und des Entsetzens, des Fluchs und der Beschimpfung werden. Heimsuchen will ich die, die in Ägypten wohnen, wie ich Jerusalem heimgesucht habe, durch Schwert, durch Hunger und Pest, und von dem Überreste Judas, von denen, die nach Ägypten gelangt sind, um da selbst als Fremdlinge zu weilen, soll es keinem gelingen, sich zu retten und zu entfliehen, nämlich um ins Land Juda zurückzukehren, wohin zurückzukehren sie Verlangen tragen, um sich dort niederzulassen, denn sie werden nicht zurückkehren außer etlichen Entronnenen. Da antworteten Jeremia alle die Männer, welche wussten, dass ihre Weiber anderen Göttern räucherten, und alle Weiber, die in großer Schar dabei standen, und alles Volk, das in Ägypten, in Patrus wohnte, folgendermaßen, was das anbetrifft, was du zu uns im Namen Jahwes geredet hast, so hören wir nicht auf dich, sondern wir wollen das Gelübde, das wir ausgesprochen haben, der Himmelskönigin zu räuchern und ihr Trankopfer zu spenden, in seinem ganzen Umfang ausführen, gleich wie wir es getan haben. Samt unseren Vätern, unseren Königen und unseren Oberen in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, da hatten wir Brot genug und befanden uns wohl und brauchten kein Unheil zu erleben. Seitdem wir aber aufgehört haben, der Himmelskönigin zu räuchern und ihr Trankopfer zu spenden, hatten wir Mangel an allem und wurden durch das Schwert und den Hunger aufgerieben. Und wenn wir jetzt der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer spenden, geschieht es etwa ohne Vorwissen unserer Männer, dass wir ihr Kuchen bereiten, um sie so abzubilden, und ihr Trankopfer spenden? Da sprach Jeremia zu dem gesamten Volke, zu den Männern und den Weibern und zu dem gesamten Volke, die ihm mit solcher Rede begegneten, also, jawohl, der Räucherei, die ihr wie eure Väter, eure Könige und eure Oberen und das Volk des Landes in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems vollführt habt, derer gedachte Jahwe und die kam ihm in den Sinn, und Jahwe vermochte es nicht länger mehr zu ertragen ob der Bosheit eurer Taten, ob der Greuel, die ihr verübtet. Und so ward euer Land zur Wüstenei und ein Gegenstand des Entsetzens und des Fluchs, ohne Bewohner, wie es heute der Fall ist, deswegen weil ihr den Götzen geräuchert und euch an Jahwe versündigt, aber nicht auf das Gebot Jahwes gehört habt, noch nach seinem Gesetz und seinen Satzungen und seinen Zeugnissen gewandelt seid, darum hat euch dieses Unheil betroffen, wie es heute der Fall ist. Sodann sprach Jeremia zu dem gesamten Volk und zu allen Weibern, hört das Wort Jahwes, ihr Judäer insgesamt, die ihr in Ägypten weilt. So spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, ihr Weiber, wie ihr mit eurem Munde geredet, so habt ihr es mit euren Händen erfüllt. Da ihr sprecht, wir wollen unsere Gelübde, die wir getan haben, der Himmelskönigin zu räuchern und ihr Trankopfer zu spenden, ausführen, so macht doch ja eure Gelübde wahr und führt doch ja eure Gelübde aus. Darum hört das Wort Jahwes, ihr Judäer alle, die ihr in Ägypten wohnt, fürwahr, ich schwöre bei meinem großen Namen, spricht Jahwe, es wird fernerhin mein Name in ganz Ägypten von keines Judäers Munde mehr genannt werden, dass etwa einer spreche, so wahr der Herr Jahwe lebt. Fürwahr, ich will Acht auf sie haben zum Unheil für sie und nicht zum Heil, und es sollen alle Judäer, die in Ägypten weilen, durch das Schwert und durch den Hunger aufgerieben werden bis zu ihrer völligen Vertilgung. Indes, die dem Schwert entronnenen sollen aus Ägypten ins Land Juda heimkehren, aber nur wenige Anzahl. Und der gesamte Überrest Judas, die nach Ägypten gezogen sind, um dort als Fremdlinge zu weilen, soll dann erkennen, wessen Wort in Erfüllung geht, das meinige oder das ihrige. Und das soll das Zeichen für euch sein, ist der Spruch Jahwes, dass ich euch an diesem Orte heimsuchen werde, damit ihr erkennt, dass meine Unheilsdrohungen wieder euch gewiss in Erfüllung gehen werden, so spricht Jahwe, fürwahr, ich will den Pharao Hofra, den König von Ägypten, der Gewalt seiner Feinde und derer, die ihm nach dem Leben trachten, überliefern, so wie ich Zedekia, den König von Juda, der Gewalt Nebukadrezars, des Königs von Babel, der sein Feind war und ihm nach dem Leben trachtete, überliefert habe.